Herzen beständig nur dies. Merke mein Herze beständig nur dies, merke mein Herze beständig nur dies. Wenn du alles sonst vergisst, dass dein Heiland lebend ist, merke mein Herze beständig nur dies, merke mein Herze beständig nur dies. Dieses deinem Gläuben einen Grund und Fesse bleiben, merke mein Herz nur dies, dass dein Heiland liebend ist. Lasse dieses deinem Gläuben einen Grund und Feste bleiben, auf solches besteht ihr gewiss, besteht ihr gewiss, besteht ihr gewiss. Mein Herz, merke nur dies. Merke mein Herz, merke nur dies. Merke mein Herz, merke nur dies. Wenn du alles sonst vergisst, dass dein Heiland lebend ist, merke mein Herz nur dies.